el Arkinberg, unter Sommer geht durchs Land, dann beginnt mein Herz zu singen und wir reichen uns die Hand. Heute sind wir beieinander, was du fühlst, das endlich heut nach Tag und Jahr, für uns das Wunderbar, durch das Wort ich liebe dich. Wenn die Abendglocke läutet, in dem letzten Sonnenschein, wissen wir, was das bedeutet. Bald wird unsere Hochzeit sein, und der Mond steht schon am Himmel, und ein erster Stern erwacht. Leise die Glocke auf, wir gehen den Weg nach Haus, du und ich im Traum der Nacht. Glocke läutet in dem letzten Sonnenschein, wissen wir, was das bedeutet. Bald wird unsere Hochzeit sein und der Mond steht schon am Himmel und ein erster Stern erwacht. Du und ich im Traum der Nacht.